Das bringt Danny zum Lachen. Sie haben Dannys Pickup erreicht. »Okay, dann will ich mal erzählen, was ich mir ausgedacht habe«, sagt Ball. »Es könnte Ihnen ein bisschen Geld einbringen, aber das ist sekundär. Hauptsächlich geht es darum, zurückzuschlagen.« »Sie meinen also, was, soll ich etwa Zivilklage einreichen?« »Genau, wegen Bedrohung. Schließlich hat jemand einen Ziegelstein auf Ihren Trailer geschleudert, oder?« »Stimmt, aber Hundekot in Ihrem Briefkasten, die platten Hinterreifen?« »Na, ziemlich mager das Ganze«, sagt Danny. »Außerdem dachte ich, dass Polizisten vor solchen Klagen geschützt sind. Selbst wenn Gilbert jetzt den Dienst quittiert, hatte er einen guten Ruf, als er hinter mir her war.« »Ja, aber er hat Ihnen Drogen untergeschoben«, sagt Ball. »Und wenn wir den Trooper, der Sie angehalten hat, vor Gericht zitieren und unter Eid befragen können...« »Wie wär's, wenn wir zu Ihnen fahren und uns darüber unterhalten? Sonst haben Sie wahrscheinlich nicht viel zu tun, oder?« »Eher nicht«, gibt Danny zu. »Klar, reden wir darüber.« Gefolgt von Ball auf seiner Honda fährt er nach Oak Grove zurück. Als er sich seinem Trailer nähert, sieht er jemanden auf den Betonstufen sitzen, mit gesenktem Kopf und zwischen den Knien hängenden Händen. Danny steigt aus, schließt die Wagentür und bleibt kurz stehen, gepackt, fast überwältigt von einem Déjà-vu-Erlebnis. Sein Besucher trägt eine Highschool-Jacke, wo hat er die schon einmal gesehen? Hinter seinem Pickup kommt die Goldwing zum Stehen, der Besucher richtet sich auf und hebt den Kopf. Es ist ein junger Mann. Da weiß Danny Bescheid. Es ist der Junge, der auf dem Foto in der Zeitung zwischen dem Leichenwagen und seinen gramerfüllten Eltern gestanden hat. »Du Dreckskerl, du hast meine Schwester umgebracht«, sagt der Junge. Er greift in die rechte Jackentasche und zieht einen Revolver hervor. Hinter Danny verstummt der Motor der Goldwing und Ball steigt ab, aber das geschieht in einem anderen Universum. »Mal langsam, Junge. Das war nicht...« Weiter kommt Danny nicht, bevor der Junge abdrückt. Ein Faustschlag trifft Danny in den Bauch. Er taumelt einen Schritt zurück und da kommen die Schmerzen, wie das schlimmste Sodbrennen, das er je hatte. Sie schießen in die Kehle hinauf und die Oberschenkel hinunter. Er tastet hinter sich nach dem Türgriff seines Wagens und spürt ihn kaum, als er ihn findet. Seine Beine werden wackelig und er befiehlt ihnen, nicht nachzugeben. An seinem Bauch läuft etwas Warmes herab. T-Shirt und Jeans färben sich rot. »Hey«, brüllt Ball in jenem anderen Universum. »Hey, da schießt jemand!« »Ach was«, denkt Danny. Von seinem Gewicht gezogen schwingt die Fahrertür seines Wagens auf. Danny fällt nur deshalb nicht zu Boden, weil er auf der Rückfahrt von Debney's das Fenster aufgemacht hat. Die Morgenluft war so kühl und frisch. Jetzt scheint das unendlich lange her zu sein. Er schiebt den Arm durchs Fenster, hakt sich mit dem Ellbogen fest und dreht sich wie eine Stripperin an ihrer Stange hinter die Tür. Der Junge drückt wieder ab und mit einem blechernen Schlag dringt das Geschoss unter dem offenen Fenster in die Tür. »Da schießt jemand, da schießt jemand!« brüllt Edgar Ball. Das nächste Geschoss saust durch das offene Fenster und pfeift an Dannys rechtem Ohr vorbei. Er sieht, dass die Wangen des Jungen tränennass sind. Und er sieht Althea Dumfries auf der obersten Treppenstufe zu ihrem Trailer stehen, dem nobelsten im Park, denkt er. Irre, was einem durch den Kopf geht, wenn jemand auf einen schießt. In der Hand hält sie anscheinend eine Scheibe Toast, von der sie einmal abgebissen hat. Danny sinkt auf die Knie, der Schmerz im Bauch ist unerträglich. Er hört einen weiteren blechernden Schlag, mit dem das nächste Geschoss die offene Tür trifft, dann liegt er ganz am Boden. Er sieht die Füße des Jungen, der trägt Sneaker von Converse. Danny sieht, wie der Junge den Revolver auf den Boden fallen lässt. Ball brüllt immer noch seine Warnung. Ball ist völlig durchgeknallt, denkt Danny, bevor die Welt in Dunkelheit versinkt.